Die sogenannten 5+1 Staaten, also die UN-Vetomächte und Deutschland, haben in der Nacht zum Sonntag eine Einigung mit dem Iran erzielt. In den nächsten 6 Monaten ist Iran bereit, sein Atomprogramm teilweise einzufrieren. Im Gegenzug werden die Sanktionen gegen den Iran gelockert. Martina Schulte von der Webschau hat heute Morgen nach den Reaktionen auf Twitter und Co. nachgesehen. Martina, der Entschluss, der ist ja gestern erst verkündet worden und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, Twitter ist sehr wahrscheinlich explodiert, oder? Ja, wie immer bei solchen Weltereignissen ist bei Twitter natürlich die Hölle los, weil Menschen mit unterschiedlichen Meinungen überall auf der Welt sich austauschen, also vom iranischen Staatschef bis zum amerikanischen Taxifahrer. Iran ist auch heute Morgen immer noch ganz oben an der Spitze der Trending Topics hier bei uns in Deutschland. Und es ist eben so, wie Johannes Kuhn, der Kopfzeiler, es in seinem Tweet ausdrückt: Twitter heute ein riesiger Debatten- und Ideensalon. Ich liebe es. Und da kann ich mich nur anschließen. Fangen wir mal an mit dem ja schon historisch zu wertenden Tweet des iranischen Außenministers, mit dem alles losging. Sonntagmorgen 6 Uhr, Javad Zarif twitterte nur 5 Dürre. Worte, we have reached an agreement. Und damit ging das dann alles los. Ja, aber was ja tatsächlich eine Überraschung war, denn diese Gespräche sind ja die ganze Zeit im Geheimen geführt worden, ne? Genau. Und der Account von Zarif ist halt eben nicht nur interessant, weil er das jetzt auch so in Gang gesetzt hat, sondern eben auch noch aus einem anderen Grund. Denn kurz nach diesem Agreement-Tweet hat er für einen iranischen Außenminister etwas sehr Ungewöhnliches getan. Und zwar hat er einen Tweet vom amerikanischen State Department, also den erklärten Ex-Intimfeinden sozusagen, geretweetet. Und die holländische Europaabgeordnete Marietje Schaake von der liberalen Partei D66, die twitterte daraufhin: historischer Tag, Zarif retweets State Department. Also die Annäherung zwischen dem Iran und der westlichen Welt, die da bei diesen Geheimgesprächen stattgefunden hat und die, also wo so ein Prozess jetzt in Gang gekommen ist, die können wir alle jetzt eben auch schon in der Twitter-Diplomatie nachvollziehen. Wird das im Netz denn jetzt wirklich als historische Einigung gewertet, die die Welt so ein Stückchen weiterbringt hoffentlich? Oder es gibt ja auch die Stimmen, die sagen, das ist ein historischer Fehler. Ja, du spielst jetzt wahrscheinlich auf Netanyahu an, ne? Den israelischen Ministerpräsidenten. Der hatte ja bei Twitter gleich schon zu Beginn also mehrere lange Tweets abgesetzt und hat eben unter anderem hier auch geschrieben: was letzte Nacht in Genf erreicht wurde, ist keine historische Einigung, sondern ein historischer Fehler. Er meint ja, der Deal sei ein schlechtes Abkommen, das dem Iran eben gebe, was er wolle. Die teilweise Lockerung der Sanktionen und die Beibehaltung eines wesentlichen Teils seines Atomprogramms. Israel fühlt sich also nach wie vor bedroht, eben auch durch den Iran. Das sieht aber das amerikanische Außenministerium unter John Kerry, das diese Einigung maßgeblich vorangetrieben hat, natürlich ganz anders. Auf dem Account der State Department twitterte John Kerry himself auch relativ dürre Worte, nämlich hier: das Abkommen sei ein erster Schritt, um die Welt sicherer zu machen, aber es gebe eben auch noch viel Arbeit. Und das sieht sein Amtskollege William Hague, der britische Außenminister, ähnlich. Er pflichtete dem Kollegen bei Twitter bei und schrieb hier: this agreement shows it is possible to work with Iran and through diplomacy address intractable problems. In Europa hat es aber doch insgesamt viel Zustimmung gegeben für diese Vereinbarung. Ja, kann man schon so sagen. Also französische, deutsche Politiker, auch Putin hat das ja begrüßt. Er sprach von einem Durchbruch. Interessant fand ich die Reaktionen aus Kanada. Die haben ja eine konservative Regierung. Der konservative kanadische Außenminister John Baird sagte, er sei deeply skeptical über die iranische Einigung. Er sagte hier, die kanadischen Sanktionen würden auch in Kraft bleiben. Und wie er wörtlich sagte, tough and in full force. Er traut nämlich ähnlich wie die Israelis dem Iran einfach nicht über den Weg. Er schreibt hier: we think past actions best predict future actions. Wie sind denn die Reaktionen in Amerika? Auch sehr, sehr gespalten. Also es gibt wirklich wahnsinnig viele positive Stimmen. Kerry wird also von vielen wirklich als Held gefeiert. Er war ja derjenige, der das auf Seiten der Amerikaner vorangetrieben hat. Viel weiter getwittert wurde, so vor allen Dingen so ein Stück aus dem Atlantic mit der Überschrift: how John Kerry could end up outdoing Hillary Clinton, also wie quasi Carrie Hillary Clinton sozusagen den Rang ablaufen kann. Aber es gibt halt genauso viel Kritik und die ist ähnlich wie beim kanadischen Außenminister. Viele Amerikaner glauben scheinbar nicht, dass der Iran sich an den Deal halten wird. Ich habe hier mal zwei Stimmen mitgebracht. So eine konservative Surfer-Lady von der Ostküste twittert hier: John Kerry verwettet Israels Existenz gegen das Versprechen eines Landes, das Israel hasst und das die Welt 40 Jahre getäuscht hat, gegen das Verbrechen dieses Landes, seine Atomwaffen abzugeben. Und der Tech-Blogger Brian, der twittert hier: Congratulations, John Kerry, you just lifted the sanctions and allowed the new king of America. Und es sind in meiner Beobachtung halt vor allen Dingen auch eben viele Anhänger der Republikaner, die den Deal nicht gut heißen. Und dazu schreibt jetzt nochmal im Online-Magazin Slate Fred Kaplan Folgendes auf. Er schreibt hier: Der Iranian Nuclear Deal sei ein Triumph. Das Abkommen enthalte nichts, gegen das ein amerikanischer, israelischer oder arabischer Skeptiker vernünftigerweise etwas einwenden könne. Hätte George W. Bush dieses Abkommen ausgehandelt, würden die Republikaner es als diplomatische Heldentat preisen. Und völlig zu Recht. Gut, das waren die Reaktionen aus Amerika. Die Reaktionen aus dem Iran sehen wie aus? Das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger für uns wegen der Sprache. Da muss man dann halt immer so ein bisschen auf Hilfsmittel zurückgreifen. Ich kann dir aber sagen, besonders gefeiert wird im Iran derzeit Javad Zarif, also der iranische Außenminister, der diesen Deal auf iranischer Seite verhandelt hat. Die iranische Journalistin Golnaz Esfandiari, die berichtet via Twitter gerade, dass viele Iraner die Facebook-Seite von Zarif geradezu überfluten mit Danksagung und er wird gepriesen, dass er Geschichte geschrieben habe. Und Thomas Erdbrink, das ist der Korrespondent der New York Times, der seit 10 Jahren aus Teheran berichtet, der twittert: Zarif is a total rockstar in Iran right now. Und dieser Account von Erdbrink, der ist ohnehin eine ganz interessante Quelle für uns in diesen Tagen, denn er berichtet eben auch über die Reaktion seiner iranischen Freunde und Bekannten, über Leute, die er auf der Straße trifft. Er berichtet zum Beispiel von einem Taxifahrer, der ihm gesagt hat: Wow, our foreign minister is a hero. He is the Mossadegh of our time. Also Mossadegh, der legendäre iranische Premierminister, der in den 50er Jahren ja mit Hilfe der Amerikaner gestürzt worden war. Oder Erdbrink berichtet von Gitti, einer Lehrerin, und die habe ihm gesagt, sie erwarte jetzt, dass mit der Lockerung der Sanktionen die Preise fallen würden, dass sie sich dann endlich ein Auto kaufen können. Also es geht halt auch einfach bei vielen Leuten um so wirtschaftliche Erwägungen. Und seine Einschätzung insgesamt über die Reaktion in Teheran hat er nochmal in einem Tweet zusammengefasst und der lautet hier folgendermaßen: Egal, wo ich in Teheran hingehe, überall fragen mich Leute nach den Details der Deals. Viele sind glücklich, einige skeptisch, aber alle sind sich einig darin, dass dies der Beginn einer neuen Ära ist. Martina, vielen Dank an dich für diese Webschau mit Reaktionen über die Einigung über das iranische Atomprogramm.